Wenn dich etwas Gutes trifft, tut es ihnen leid. Wenn dich jedoch ein Unglück trifft, sagen sie, wir haben unsere Angelegenheit schon zuvor selbst übernommen und kehren sich froh ab.